Halleluja, preist dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Well, you can be seated. Ihr dürft Platz nehmen. I've got another story for you if you'd like to listen to it. Ich habe noch eine Geschichte für euch, wenn ihr sie gern hören möchtet. So this was something that happened a while back. It's one of my favorite stories to tell. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Das ist schon ein bisschen her. I was doing this healing conference in the state of Arkansas. Da habe ich diese Heilungskonferenz gemacht in Arkansas. And while we were preaching, und während wir predigten, there was a 12-year-old boy. War da ein 12-jähriger Junge. He had went to the restroom. Der ist auf Toilette gegangen. And now I was unaware of the situation. Und mir war, ich wusste nichts von der Situation. But he had broken his wrist. Aber er hatte sein Handgelenk gebrochen. He'd broken his wrist about 2 days before the conference. Er hatte sein Handgelenk gebrochen 2 Tage vor der Konferenz. He'd gone to the doctor and they'd said it, put it in a soft cast. Er ist zum Arzt gegangen und sie haben es dann in so eine Schiene gemacht. And so while he was in the restroom, und während er auf Toilette war, he took off the soft cast so he could wash his hands. Hatte die Schiene abgemacht, um sich die Hände zu waschen. And his mother was in there in the restroom with him. Und seine Mutter war mit ihm dort. And she said, while he was washing his hands, und sie sagte, während er die Hände wusch, she saw all of the swelling and all of the bruising go away. Sah sie plötzlich, wie alle Schwellungen und alle Blutergüsse plötzlich verschwanden. And he told his mom, my hands, my arm doesn't hurt anymore. Und er sagte, Mama, mein Arm tut gar nicht mehr weh. So this happened while they were in the bathroom. Und das geschah, während die da also auf der Toilette waren. And we were in the auditorium. I'm preaching. Und ich predige da im Saal. And so they came running out of the bathroom. Und dann rasten sie, dann kamen sie herausgerannt aus von der Toilette. And told us what happened. Und erzählten uns, was passiert ist. And he went back to the doctor a couple of days later. Und er ist dann ein paar Tage später zum Arzt gegangen. And they did the X-rays. Und dann haben sie geröntgt. And the arm was completely healed. Und der Arm war völlig geheilt. The doctors couldn't figure out what happened. Und die Ärzte konnten sich nicht erklären, was passiert war. Because the mother told him he got healed in the bathroom at church. Weil die Mutter den Ärzten gesagt hat, ja, der ist auf der Toilette in der Gemeinde geheilt worden. See, God will even move in the bathroom. Weißt du, Gott erweist sich sogar auf der Toilette. Praise the Lord. Preist dem Herrn. Hey, I wanted this wonderful couple right here from Belgium. Ich möchte, dass dieses wunderbare Ehepaar aus Belgien. If you wouldn't mind, I wanted you to share with the story that you told me about Jesus, the light, the radiation. Könnt ihr vielleicht kurz nach vorne kommen und diese Geschichte erzählen, die ihr Chad erzählt habt? Ist noch nicht an. Jetzt. Forgive me, I don't speak German. Vergib mir, dass well, ich kein Deutsch spreche. Boat, ja, geht uns beiden so. My English speaking is not so well. So. Und mein Englisch ist auch nicht so gut. So, I met Chad on TV by Sidrot. Ich habe Chad kennengelernt durch die Fernsehsendung von Sid Roth. And afterwards I take a look nearly every day what he has to say about the healing, about the union with Christ. Und danach habe ich praktisch jeden Tag geschaut und mir angehört, was er zu sagen hat, ja im Internet vermute ich mal. One day. As an example, he said, if I want to connect with Jesus, sometimes I'm thinking about the situation in the medical practice. They put a fluid in your arm. Oh, an IV. Yeah. So the life of that fluid makes you better. That's good. Yeah. The life flowing in the IV. Ja. Also er sagte, Chad hat eines Tages gesagt, ja, ich stelle mir manchmal so vor, wie Gott Dinge macht, so anhand von praktischen Beispielen, so wie wenn man eine Infusion bekommt. Dann fließt die Infusion durch den gesamten Körper. Und so habe ich mir das vorgestellt, wie Gottes Leben durch meinen Körper fließt. So, he was also speaking about the light radiated from Jesus. Und dann hat er gesprochen über das Licht, was von Jesus ausstrahlte. And that is Leben. That is life. Ja, und so, das Leben Gottes. I got a lump in my abdomen. Und ich hatte hier ein Gewächs in diesem Bereich meines Körpers. And I don't want to go to the doctor. Aber ich wollte nicht zum Arzt gehen. I say nothing to nobody except my wife. Ich sagte, niemand fasst mich da an, außer meiner Frau. Otherwise, that's kind of German, I know. Die Gemeinde, ja, they always are negative if you say I trust in God. Ja, also Leute sind oftmals so negativ, wenn man sagt, oh, ich vertraue dem Herrn. They send you to the doctor. Dann schicken sie dich zum Arzt. And that is not good. Und das ist nicht unbedingt immer so gut. So, with the example of the light is the life. Und von diesem Beispiel ausgehend, dass da in diesem Licht das Leben Gottes ist, in dem Licht Gottes ist das Leben Gottes. Das radiated out of Jesus. Das von Jesus ausging und ausstrahlte. I was thinking, da habe ich mir so gedacht, radiation, Bestrahlung von Jesus, das für mich. Das ist, was ich brauche. So, I imagine I was at the radiation table with Jesus in heaven, and I take the radiation from Jesus in my imagination about 1 hour. I focused on the radiation, that light is coming out of Jesus next to me, yeah, on the radiation table about 1 hour. Und dann habe ich mir Zeit genommen, jeden Tag eine Stunde mir vorzustellen, wie ich so auf dem OP-Tisch bin und werde so bestrahlt mit dem Licht, was von Jesus ausgeht. And after this time, und danach, to be with the radiation of Jesus next to me, I checked and the lamp was gone. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut und das Gewächs war weg. Halleluja. Halleluja. Oh, das gefällt mir. In their 80s and came from Belgium. Die sind in ihren 80ern und sind aus Belgien gekommen. He said, they said that their friends said that they were crazy for coming to a church conference all that way. Und ihre Freunde hatten ihnen gesagt, ihr seid verrückt, so eine riesen Reise zu machen, nur um auf eine Kirchenkonferenz zu gehen. Hey, but it works, praise the Lord. Aber es funktioniert, preis dem Herrn. Hallelujah. Hallelujah. Well, nun. Noon. Is it noon? Well, noon. Yeah, noon. Good. if you have your Bible, wenn du deine Bibel dabei hast, let's turn to Exodus chapter 15. Dann geh mal zu 2. Mose 15. And we're going to pick up where we left off the last session. Und wir machen gerade dort weiter, wo wir in der letzten Session aufgehört haben. And just go a little deeper with it. Und gehen da noch ein bisschen tiefer rein. These last 2 days we've been talking about our union with Christ. Die letzten 2 Tage haben wir über unsere Einheit mit Christus gesprochen. And today we started getting into the healing piece. Und heute haben wir dann angefangen, so in diesen Heilungsbereich reinzugehen. And last year, letztes Jahr, I was looking at some things in regards to healing. Habe ich mir ein paar Sachen angeschaut bezüglich Heilung. And I'm one of these type of people. I want to know why. Und ich bin so ein Typ. Ich will immer wissen, warum. I want to know why about everything. Ich will wissen, warum bei jeder Sache. It got me in trouble as a kid all the time. Als Kind hat mich das immer in Schwierigkeiten gebracht. My parents would tell me to do something. Meine Eltern haben mir gesagt, ich soll was machen. I would say why. Und ich sag, warum? Why? Warum? I want to know why things. Why are we doing things? Ich wollte wissen, warum wir bestimmte Sachen machen. How does it work? Wie funktioniert das? Why is something not working? Warum funktioniert etwas nicht? And when it comes to the healing piece, und wenn es zu dem Heilungsteil kommt, I see in the scripture what it provides for us. Dann sehe ich in der Schrift, was für uns vorbereitet ist. And yet, if we're honest and humble about it, aber wenn wir ehrlich und demütig sind, we can look around at our world. Schauen wir uns in unserer Welt. We can look at the church as a whole. Wir schauen in die Kirche als Ganzes. And we're not seeing what the Bible says that we can have. Und dann sehen wir nicht das, wovon die Bibel spricht, dass wir es haben können. And so for many years I've been on this quest of why. Und viele Jahre bin ich jetzt bei diesem Abenteuer des Warum. And just determined to get this figured out. Und ich bin fest entschlossen, Dinge rauszufinden. And so last summer, as I was studying, letzten Sommer, als ich studiert habe, I began to think about the scripture in Hebrews. Habe ich über diese Schriftstelle im Hebräerbrief nachgedacht. Says we have a better covenant, wo es heißt, dass wir einen besseren Bund haben, established upon better promises, gegründet auf bessere Verheißungen. And I just felt led of the Lord to go back. Und ich fühlte mich geleitet vom Herrn, da einfach zurückzugehen. And look at healing under the old covenant. Und mir Heilung anzuschauen unter dem alten Bund. Now, I knew a few scriptures about healing under the old covenant. Ich kannte ein paar Schriftstellen zum Thema Heilung im Alten Testament. But I'd never really studied it out. Aber ich habe das nie wirklich zu Ende studiert. But as I began to study it this past summer, aber während ich das studiert habe im vergangenen Sommer, my eyes were open so wide, wurden meine Augen so weit geöffnet, and I got so excited, und ich war so begeistert. Because I started seeing things I had never seen before. Denn ich fing an, Dinge zu sehen, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. And I hadn't heard taught before. Und die ich noch nie zuvor gelehrt gehört habe. But it radically changed, and I'm a pretty radical guy anyway. Und ich bin sowieso ein ziemlich radikaler Typ. But it even more radically changed my view on healing in the Bible. Aber das hat meine Sichtweise auf Heilung in der Bibel noch mal radikal verändert. And even more so poured fuel on the fire to make me go even harder and faster with it. Und das hat noch mal Öl ins Feuer gegossen für mich, da noch härter dem nachzujagen und schneller. Because I saw in the scripture we were actually cheating ourselves. Denn ich sah in der Bibel, dass wir uns tatsächlich selbst betrügen. So, Exodus chapter 15. Also, 2. Mose Kapitel 15. Verse 26. Vers 26. Some of you may have heard this before. Einige von euch haben das vielleicht schon gehört. He said, there he made a statute and an ordinance for them. Und, okay, I'm sorry. 25 and 26. Exodus 15. 15. Okay. Und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchen wirst. He said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight. Und tust, was vor ihm recht ist. And give ear to his commandments and keep all of his statutes. Und seine Gebote zu Ohren fasst und all seine Satzungen hältst. I'll put none of the diseases on you which I've brought on the Egyptians. So will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. For I am the Lord who heals you. Ich bin der Herr, der dich heilt. So, this takes place right after the Israelites have been taken out of Egypt. Das hat stattgefunden direkt nachdem die Israeliten aus Ägypten ausgezogen waren. And they've crossed the Red Sea. Nachdem sie das Rote Meer überquert hatten, durchquert hatten. Now remember, the Israelites, they have been slaves for over 400 years. Erinnert euch, die Israeliten waren Sklaven für 400 Jahre. They know absolutely nothing about God. Sie wussten nichts von Gott. They know nothing about him. Sie wussten nichts über ihn. And God is revealing himself to the Israelites. Und Gott offenbart sich den Israeliten. Being in Egypt for over 400 years. Sie waren über 400 Jahre in Ägypten. All they knew was the occult and the witchcraft of Egypt. Alles was sie kannten war der Okkultismus und die Zauberei Ägyptens. They knew Egypt's medical system. Sie kannten das medizinische System Ägyptens. Their financial system. Das Finanzsystem Ägyptens. And they had been slaves for all of these years. Und sie waren Sklaven all diese Jahre hindurch. And so the very first thing that God does. Und das erste, was Gott tut, is he reveals himself as their healer. Ist er offenbart sich ihnen als der Heiler. Now remember, we pointed out earlier today. Erinnere dich, wir haben eher schon heute aufgezeigt. That before, right before he brought them out of Egypt, dass direkt bevor er sie aus Ägypten rausbrachte, he taught them about Passover. Hat er sie gelehrt über das Passah. They had the Passover meal. Sie hatten das Passahmahl. And on that night, und in jener Nacht, the Bible says that all of the Israelites, sagt die Bibel, dass alle Israeliten, they were all healed, dass sie alle geheilt wurden. There was none that was feeble among them. Dass kein Schwacher unter ihnen war. So on that night, all of these people were healed. Und in jener Nacht wurden all diese Leute geheilt. But a few days later, God is saying, "I am the Lord your healer." Und ein paar Tage später sagt der Herr, ich bin der Herr, euer Heiler, euer Arzt. But if you look at the context of why God said he was the healer, aber wenn du dir den Kontext anschaust, warum Gott sagt, dass er der Heiler ist, it wasn't because he healed anyone's body. Dann war das nicht, weil er den Körper von jemanden geheilt hat. If you look at verse 22, wenn du dir den Vers 22 anschaust, says Moses had brought Israel from the Red Sea. Da heißt es, danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen. They went out into the wilderness of Shur. Dass sie zur Wüste Sur zogen. They were there 3 days in the wilderness and found no water. Sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. And when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter. Da kamen sie nach Marah, aber sie konnten das Wasser von Marah nicht trinken, denn es war sehr bitter. Therefore, the name of it was called Marah. Darum nannte man es Marah. And the people complained against Moses, saying, "What shall we drink?" Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. Er aber schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. And when he cast it into the waters were made sweet. Das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. And then we go into what we just read. Und dann kommen wir dorthin, was wir gerade gelesen haben. God reveals himself as their healer. Gott offenbart sich ihnen als ihr Heiler. So notice, God reveals himself as their healer, their new doctor. Gott offenbart sich ihnen als ihr Heiler, ihr neuer Arzt. But it wasn't because he healed their body. Aber nicht deshalb, weil er ihren Körper geheilt hat. It's because he healed the source of the problem. Sondern weil er die Quelle des Problems in Ordnung gebracht hat. See, the problem was the waters were bitter. Das Problem war, das Wasser war bitter. And it was causing people to be sick. Und das hat Menschen dazu gebracht, dass sie krank wurden. But God healed the source of the problem, not just the problem. Dass ihnen also übel wurde. Aber Gott hat die Quelle des Problems geheilt, nicht nur das Problem. He heals the source of the problem and then says, "I am the one who heals you." Er heilt die Quelle des Problems und dann sagt er, ich bin der Gott, der euch heilt. So I want you to keep that in mind right now. Ich möchte, dass ihr das im Hinterkopf behaltet. Under the old covenant, unter dem alten Bund, God's version of "I'm your healer," Gottes Version von "Ich bin euer Arzt," was not healing the body, war nicht den Körper zu heilen, but healing them from the source of the problem. Sondern sozusagen sie zu heilen von der Quelle des Problems her. Von der Ursache des Problems her. All right, so go on to Exodus chapter 23. Jetzt gehen wir zu 2. Mose 32. Exodus chapter 23 and in verse 25. No, 23. Und in Vers 25. So in Exodus 15, God says, none of these diseases will come upon you. Also in 2. Mose 15 sagt Gott, keine dieser Krankheiten wird auf euch kommen. He said, none will come upon you. Keine dieser Krankheiten wird as auf long euch as kommen. You do it, what I tell you to do, solange ihr tut, was ich euch sage, dass ihr tun sollt, you won't get sick. Werdet ihr nicht krank werden. In Exodus chapter 23, und in 2. Mose 23, he begins to tell them more about this covenant of healing. Erklärt er ihnen noch mehr über diesen Bund der Heilung. Verse 25, he said, you shall serve the Lord your God. Vers 25, da heißt es, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. He'll bless your bread and your water. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen. And notice this. Und schau mal. He said, I will take sickness away from the midst of you. Und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. He said, I'll just take sickness from your body. Er sagt nicht, ich werde Krankheit wegnehmen von eurem Körper, sondern ich werde sie aus eurer Mitte entfernen. I'll take it away from your midst. Er sagt, ich werde sie aus eurer Mitte entfernen. Remember God's version of I am your healer. Schau, Gottes Version von ich bin euer Heiler was not just healing your body. War nicht einfach nur den Körper zu heilen. It was taking away the source of the problem. Sondern die Quelle, die Ursache des Problems zu beseitigen. So that they don't get sick. Damit sie nicht mehr krank wurden, wenn sie das Wasser tranken. You with me so far? Seid ihr bei mir? Yeah. And then he goes on. Und dann sagt er weiter. In verse 26 it says, no one will suffer a miscarriage. Da heißt es, es soll keine Fehlgebärende or be barren in your land. Oder Unfruchtbare in deinem Land sein. Now listen, under the old covenant, unter dem alten Bund, for people that were sinners, für Leute, die Sünder waren, he said, as long as you do what I tell you to do, sagt er, solange ihr tut, was ich euch sage, you'll never be sick, werdet ihr nicht krank werden. We see that in Exodus chapter 15. Und wir sehen das in 2. Mose 15. He said, I'll take sickness away from the midst of you. Er sagt, ich werde Krankheit aus eurer Mitte entfernen. Right here in Exodus 23. Direkt hier in 2. Mose 23. And he says, no one will have a miscarriage. Und er sagt, es soll keine Fehlgebärende oder Unfruchtbare in deinem Land sein. Well, I don't know about you, ich weiß nicht, wie es dir geht. But that's already sounding pretty good to me. Aber für mich hört sich das schon mal ziemlich gut an. No one will suffer a miscarriage. Niemand wird eine Fehlgeburt haben. Now in our day, bei uns heutzutage, I know it's kind of a sensitive thing. Ich weiß, das ist ein bisschen sensible Geschichte. Because I know we all know someone who's had a miscarriage. Weil wir alle kennen irgendjemanden, der schon mal eine Fehlgeburt hatte. And it's not a good thing. And it's not a good thing. Und das ist keine schöne Sache. We don't want to see that happen to anyone. Wir möchten nicht, dass irgendjemand das erleben muss. But under the old covenant, God said, no one will have a miscarriage. Aber im alten Bund sagt Gott, niemand wird eine Fehlgeburt haben. As long as you obey my commands. Solange ihr meinem Befehl, meinen Anweisungen folgt. Now the old covenant was based on the people doing right. Der alte Bund gründete sich darauf, dass die Leute das Richtige getan haben. But the Bible says we have a better covenant. Aber die Bibel sagt, dass wir einen besseren Bund haben. And that covenant is not based on our works, but Jesus's works. Und dieser Bund gründet sich nicht auf unsere Werke, sondern auf die Werke von Jesus. And if under the old covenant, say again? If under the old covenant, wenn unter dem alten Bund, they had a promise of never being sick, die Verheißung hatten, nicht krank zu werden. Sickness being taken away from the midst of them. Dass Krankheit aus ihrer Mitte entfernt würde. Never having a miscarriage. Dass sie nie eine Fehlgeburt hätten. And then he said, no one will be barren. Und dann sagt er, niemand wird unfruchtbar sein. That means you can have as many kids as you want. Das bedeutet, du kannst so viele Kinder haben, wie du willst. But how much in our day, in our Christian world, aber wie sehr in unserer heutzutage in der christlichen Welt, have we accepted some of these things to be normal for us? Haben wir akzeptiert, dass diese Dinge normal wären für uns? I mean, even with miscarriages and people being barren. Selbst mit Fehlgeburten und Unfruchtbarkeit. We know those things shouldn't be happening. Wir wissen, das sollte nicht geschehen. That's certainly not of God. Das ist ganz bestimmt nicht von Gott. But we've kind of accepted that to be kind of a normal thing of life. Aber wir haben akzeptiert, dass es ein normaler Teil des Lebens wird. But under the old covenant, that wasn't supposed to be normal. Aber unter dem alten Bund galt das nicht als normal. And then he goes on and also says, und dann macht er weiter und sagt, I will fulfill the number of your days. Ich werde die Zahl eurer Tage voll machen. In other words, nobody was supposed to be dying young either. Mit anderen Worten, niemand sollte jung sterben. So let's think about it under the old covenant. So denkt bitte mal drüber nach, unter dem alten Bund. So far we see no one gets sick. Bis jetzt haben wir gesehen, niemand wird krank. Sickness is taken away from the midst of you. Krankheit wird aus deiner Mitte entfernt. So it can't even touch you. Es kann dich noch nicht mal antasten. No one has a miscarriage. Niemand hat eine Fehlgeburt. No one is barren. Niemand ist unfruchtbar. No one dies young. Niemand stirbt jung. That sounds pretty good. Das hört sich ziemlich gut an. But it was all based on them following every single thing God told them to do. Aber das gründete sich alles darauf, dass sie völlig gehorsam all dem waren, was Gott ihnen geboten hatte. But if you look at what's available right here, aber wenn du schaust auf das, was hier zur Verfügung steht, and you compare that to what we've been told today, und du vergleichst das mit dem, was uns heute gesagt wird, in the area of healing, im Bereich Heilung, the Old Testament almost sounds better. Dann hört sich das Alte Testament schon fast besser an. Because when is the last time you heard in church? Wann hast du denn das letzte Mal in der Gemeinde gehört? You'll never be sick. Du wirst nie krank werden. You'll never be barren. Du wirst nie unfruchtbar sein. You'll never have a miscarriage. Du wirst nie eine Fehlgeburt haben. And you'll never die young. Und du wirst nie jung sterben. When Jesus becomes your Lord and Savior. Wenn Jesus dein Herr und Retter wird. Something to think about. Etwas, worüber wir mal nachdenken sollten. Because it should make you start thinking. If I have a better covenant, denn das sollte dich zum Nachdenken bringen, wenn ich einen besseren Bund habe. Then what could be better than that? Ich meine, was könnte noch besser sein als das hier? Let's look at this old covenant some more. Lass uns noch ein bisschen mehr diesen alten Bund anschauen. We'll skip that for time. Psalm 91. Psalm 91. Psalm 91 in verse 9. Psalm 91, Vers 9. Says, because you have made the Lord, who is my refuge. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Even the Most High, your dwelling place. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. No evil will befall you. Kein Unglück wird dir zustoßen. And underline this. Unterstreich das. No plague shall come near your tent. Und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Sounds a little familiar already, doesn't it? Hört sich ein bisschen bekannt an, oder? As long as you do what I tell you to do. Solange du das tust, was ich dir sage, was du tun sollst. You'll never be sick. Wirst du nicht krank werden? I'll take sickness away from the midst of you. Ich werde Krankheit aus deiner Mitte entfernen. You'll never be barren. Du wirst nicht unfruchtbar sein. You'll never have a miscarriage. Du wirst nicht keine Fehlgeburt haben. You'll never die young. Du wirst nicht jung sterben. No plague will even be able to come near your home. Und keine Plage wird in die Nähe deines Zuhauses kommen können. As long as you do what I tell you to do. Solange du tust, was ich dir gesagt habe. None of these things will happen. Wird nichts von diesen Dingen geschehen. And this is for sinners. Und das ist für Sünder. Under the old covenant. Unter dem alten Bund. That's based on the sacrifices of bulls and goats. Der gegründet ist auf das Opfer von Stieren und Böcken. Now again, you begin to think about what all we've just read. Bitte denk nochmal über all das nach, was wir gerade gelesen haben. That sounds really good. Das hört sich ziemlich gut an. I mean, it almost sounds too good to be true. Das hört sich fast an, zu gut, um wahr zu sein. And yet the Bible says in Hebrews chapter 8. Aber die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 8, we've got a better covenant. Wir haben einen besseren Bund. So what could be better than what we just read? Also was könnte besser sein als das, was wir gerade gelesen haben? Well, let's find out. Lass es uns rausfinden. Romans chapter 5. Römer Kapitel 5. You're quiet, so that means you're thinking, right? Ihr seid still, das heißt, ihr denkt nach, oder? I mean, let me just ask you this question. Also lasst mich euch diese Frage stellen. Of the things that we've just read, die Dinge, die wir gerade gelesen haben. Has anybody ever thought of that or even heard that? Hat jemand schon mal darüber nachgedacht oder das sogar jemals gehört? That all of those things were available under the old covenant? Dass all diese Dinge verfügbar waren unter dem alten Bund. Well, Romans chapter 5. Römer Kapitel 5. Verse 12. Vers 12. Says therefore just as through one man sin entered into the world. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. And death through sin. Und durch die Sünde der Tod. And death spread to all men because all sinned. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. So this is talking about Adam who was in the garden. Also spricht jetzt hier über Adam, der im Garten war. And remember before we've talked about the fact that when Adam sins. Und erinnert dich, bevor wir über den Fakt gesprochen haben, dass Adam gesündigt hat. Death came into the world. Da kam Tod in die Welt. We saw earlier today. Wir haben heute eher schon früher schon gesehen, that sin was the source, dass Sünde die Quelle war, die Ursache. Sickness and disease were byproducts of that source. Und Krankheit und Gebrechen waren Auswirkungen dieser Ursache. And that everyone that was born into the earth, und dass jeder, der in diese Erde auf dieser Erde geboren wurde, they were born after Adam. In Adam hineingeboren wurde. You could say they were connected to Adam. Man könnte sagen, die waren irgendwie verbunden mit Adam. So that everything that was flowing through the first Adam, so dass alles, was durch den ersten Adam floss, was flowing through everyone that was born. Auch durch jeden anderen floss, der aus ihm heraus geboren wurde oder nach ihm geboren wurde. And in verse 13 it says, for until the law sin was in the world. In Vers 13 heißt es, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. But sin is not imputed where there is no law. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Nevertheless, dennoch, death was reigning from Adam to Moses, herrschte der Tod von Adam bis Mose, even over those who had not sinned, auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten. According to the likeness of the transgression of Adam. So wie Adam. So check this out. Also versteh das mal bitte. All of those who live from Adam to Moses. Alle die gelebt haben von Adam bis Mose. Even though they may have lived a perfect life. Obwohl sie vielleicht ein perfektes Leben gelebt haben. They may have lived a sinless life. Vielleicht sogar ein sündloses Leben. But death was still reigning. Aber it was still flowing in their life. Der Tod hat trotzdem regiert und ist durch ihr Leben geflossen. Sin and sickness, disease, addictions are still flowing in their life. Sünde, Krankheit, Süchte fließt durch ihr Leben. Because it wasn't based on their actions. Denn das Ganze gründete sich nicht auf ihr Verhalten. It was based on their connection. Sondern es war gegründet auf ihre Verbindung. Their connection to sin. Ihre Verbindung mit der Wurzel der Sünde. Not because they sinned. Nicht weil sie gesündigt hatten. Because they were connected to the first Adam who had sinned. Sondern sie waren verbunden mit dem ersten Adam, der gesündigt hatte. And what was flowing through the first Adam? Und was durch den ersten Adam floss? It was flowing through them. Floss auch durch sie. So this is where God steps in with Moses. Und das ist die Stelle, wo dann Gott auftritt mit Mose. And he makes a covenant with Moses and the Israelites. Und einen Bund schließt mit Mose und mit dem Volk Israel. Now see, remember, the problem was sin. Erinnert euch, das Problem war Sünde. They're connected to sin. Sie sind verbunden mit Sünde. And the only way that God can stop the flow. Und der einzige Weg, wie Gott diesen Fluss stoppen konnte. To have a permanent stoppage of flow. Einen dauerhaften Stopp für diesen Fluss. Is they have to get disconnected. They have to get unplugged. Und sie mussten irgendwo getrennt werden. Der Stecker musste gezogen werden. But God can't do that. Aber Gott kann das nicht tun. Because Jesus has to come. Weil Jesus musste kommen. So what God does is he does something temporarily to stop the flow in their lives. Also tut Gott etwas Vorübergehendes, um diesen Fluss in ihrem Leben zu stoppen. He makes a covenant with them. Er macht einen Bund mit ihnen. And says, if you do all these things I tell you to do. Und sagt ihnen, wenn du alle Dinge diese Dinge tust, die ich dir gebiete. I'm going to put a temporary stop of the flow into your life. Dann werde ich einen vorübergehenden Stopp dieses Flusses in dein Leben bringen. So, you know, we used the example earlier today of a plug into an electric socket. Wir haben heute schon mal das Beispiel benutzt eines Steckers, den du in die Steckdose steckst. So you could view all of humanity as being that cord and plugged into that socket. Also stell dir vor, die ganze Menschheit repräsentiert dieses Kabel, was jetzt in die Steckdose gesteckt wird. And that power is flowing through that cord. Und diese Kraft fließt durch dieses Kabel. It's not based on the color of the cord. Das ist, gründet sich nicht auf die Farbe des Kabels. It's not based on the shape of the cord. Das gründet sich nicht auf die Form des Kabels. It's based on the connection. Sondern es gründet sich auf die Verbindung. But it's like God made this covenant with them. Aber es ist so, Gott hat diesen Bund mit ihnen gemacht. And as long as they fulfill their part of the covenant. Und solange sie ihren Teil des Bundes erfüllen. God was able to flip the breaker. War Gott in der Lage, sozusagen die Sicherung rauszunehmen. So power is still coming to the breaker box. Also die Kraft ging immer noch bis zum Sicherungskasten. There's still power coming from the source. Also die Kraft kam immer noch von der Quelle. But the power is not flowing from the source through the cable. Aber die Kraft fließt jetzt nicht mehr weiter von der Quelle bis ins Kabel. And this is basically what that covenant was all about. Und genau darum ging es bei diesem Bund. It was a temporary stop of the flow. Es war ein vorübergehender Stopp dieses negativen Flusses. But then if you come down here, aber dann wenn du weiterliest, if you look at verse 15, und dir dann Vers 15 anschaust, says the free gift is not like the offense. Da heißt es aber, es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. For if by the one man's offense many died, denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, much more the grace of God, wie viel mehr ist die Gnade Gottes, and the gift by the grace of the one man Jesus abounded to many. Und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maße zu den vielen gekommen. Vers 17. For if by the one man's offense death reigned through that one. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen. So look, because of Adam's sin, death is reigning through them. Also schau, wegen Adams Sünde herrschte der Tod über sie. Said much more those who received of grace and of righteousness. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. They will reign in life through Christ. Im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. And if you look at verse 19, it says, for as by one man's disobedience many were made sinners. Und in Vers 19 heißt es, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind. So also by one man's obedience many are made righteous. So werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Now remember earlier we saw the connection of sin and sickness. Erinnere dich, wir hatten uns schon die Verbindung angeschaut zwischen Sünde und Krankheit. And when Jesus told the paralyzed man, when he said you're forgiven, he really meant you're healed. Und als Jesus zu diesem Gelähmten gesprochen hat und gesagt hat, dir ist vergeben, hat er tatsächlich gemeint, du bist geheilt. So see, all these people in the old covenant were sinners. Schau, all diese Leute im alten Bund waren Sünder. And they're connected to death. Und sie waren verbunden mit dem Tod. They're connected to sin. Sie waren verbunden mit Sünde. Under the old covenant, God flipped the breaker. Unter dem alten Bund hat Gott den Sicherungsschalter umgelegt. But under the new covenant, Und aber unter dem neuen Bund, it wasn't just about flipping a breaker. Da hat er nicht einfach nur einen Sicherungsschalter umgelegt. It was about unplugging you from the source. Sondern da hat er dich aus der Steckdose gezogen, the source of death, von der Quelle getrennt, von der Quelle des you Todes, into the source of life. Und hat dich in eine andere Steckdose gesteckt, nämlich die Steckdose des Lebens. In other words, the new covenant was about making a new connection. Der neue Bund, da dreht es sich darum, eine neue Verbindung zu schließen. It was about connections. Es geht da um Verbindung. The sinner is connected to Adam. Der Sünder ist verbunden mit Adam. The believer is connected to Christ. Der Glaubende ist verbunden mit Christus. This is why it goes on in Romans chapter 6. Und deshalb geht's ja weiter in Römer 6. In verse 6 says, knowing our old man was crucified with him. Vers 6, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. That the body of sin would be done away with. Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. So we would no longer be a slave of sin. So dass wir der Sünde nicht mehr dienen. For he who has died has been freed from sin. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. To be freed from. Frei zu sein, to be unplugged from, getrennt zu sein davon. Right here in verse 7 where it says, for he who has died. In Vers 7 heißt es, denn wer gestorben ist. In the Greek it literally means this, to cease to exist to. Im Griechischen bedeutet das wörtlich, aufgehört zu existieren. That when I got into Christ, als ich in Christus hineinkam, he unplugged me from sin. Hat er mich getrennt, hat den Stecker gezogen von meiner Verbindung zur Sünde. And if he unplugged me from sin, which is the source, und er hat mich getrennt von der Sünde, die negative Quelle ist. He unplugged me from all of the byproducts. Und damit hat er mich auch getrennt von all den Nebenprodukten. If sin can't flow anymore, wenn die Sünde nicht mehr fließen kann, then sickness and disease can't flow anymore. Können Krankheit und Gebrechen nicht mehr fließen. See, isn't it interesting in Romans chapter 5? Ist das nicht interessant in Römer Kapitel 5? Verse 12 through 14. Vers 12 bis 14. We see that with the sinner, sehen wir, dass mit dem Sünder, being connected to Adam, der mit Adam verbunden ist, Whether they live a good life or a bad life, egal ob die ein gutes Leben geführt haben oder ein böses Leben, they're connected to death. Sie sind verbunden mit dem Tod. And there is a flow of sin, sickness, disease, addictions, death into their life. Und da ist ein Fluss von Sünde, Krankheit, Gebrechen, Gebundenheit, Sucht in ihrem Leben. So think about this. Also denk mal drüber nach. When's the last time? Wann war das letzte Mal? You saw the sinner, dass du den Sünder gesehen hast, believing to be sick, der dafür geglaubt hat, krank zu sein. You see, they don't have to believe to be sick. So, die müssen nicht dafür glauben, krank zu werden. They don't have a choice. Die haben keine Wahl. Because of what is flowing through them. Wegen dem, was durch sie fließt. So then let me ask you this question. Also lass mich dir diese Frage stellen. If the sinner doesn't have to believe for sickness because of their connection, wenn der Sünder nicht für Krankheit glauben muss wegen ihrer Verbindung, why does the believer have to believe for healing because of their connection? Warum sollte der Gläubige dann für Heilung glauben müssen wegen seiner Verbindung? Because it's about your connection that determines your flow. Denn von dem, womit du verbunden bist, hängt ab, was durch dich fließt. That if I have died to sin, I have died to the connection. Wenn ich der Sünde gestorben bin, dann bin ich tot für diese alte Verbindung. You see, under the old covenant, unter dem alten Bund, God said, if you do what I tell you to do, sagte Gott, wenn du das tust, was ich euch sage, was ich dir sage, we're going to flip the breaker. Tun wir die Sicherung rausmachen. And death will not be able to flow in your life. Und der Tod wird dann nicht mehr fließen in dein Leben. And because it can't flow, und weil er nicht fließen kann, here's some of the benefits of it. haben wir hier folgende Segnungen. You'll never be sick. Du wirst nicht krank sein. It won't even be able to touch you. Es wird nicht mal in der Lage sein, dich zu berühren. You'll never be barren. Du wirst nicht unfruchtbar You'll never sein. Have a miscarriage. Du wirst keine Fehlgeburt haben. You'll never die young. Du wirst nicht jung sterben. A plague won't even be able to get near your house. Und eine Plage wird nicht mal in der Lage sein, in die Nähe deines Hauses zu kommen. If we have a better covenant, wenn wir einen besseren Bund with better promises, haben, mit besseren Verheißungen, that means at the very least, das heißt zumindest, we have to have the best of the old. Müssen wir das Beste des alten Bundes doch haben, oder? That means the best of the old, schau, das Beste des alten Bundes, it's a part of my covenant now. Ist auch Teil meines Bundes. But the reason that it gets better, aber der Grund dafür, dass es noch besser wird, because it's not based on me keeping a covenant, ist, dass es nicht sich darauf gründet, dass ich den Bund halte. It's not based on me, maybe I sin or not. Es gründet sich nicht darauf, ob ich jetzt sündige oder nicht, ob ich gehorsam bin oder nicht. You see, the new covenant was not made with me. Der neue Bund wurde nicht geschlossen mit mir. The new covenant was made with God and Jesus. Der neue Bund wurde geschlossen zwischen Gott und Jesus. And yet in Christ, aber in Christus, he made me righteous. Hat er mich gerecht gemacht. He made me right. Hat er mich richtig gemacht. So that I can't even mess up the covenant. Damit ich nicht mal mehr den Bund irgendwie versauen könnte. Because it's not based on me. Weil es sich nicht auf mich gründet. It's based on him. Es gründet sich auf ihn. And yet even in God's eyes. Und selbst in den Augen Gottes. I'm perfect. Bin ich vollkommen. I'm righteous. Bin ich gerecht. I'm complete. Ich bin vollständig. Why? Because when he sees me. Warum? Denn weil er mich sieht. He sees me through the blood. Dann sieht er mich durch das Blut. He sees me through the blood of Jesus. Er sieht mich durch das Blut Jesu. So under this new covenant, und in diesem neuen Bund, because I'm connected to him, weil ich verbunden bin mit ihm, and life flows through me, und das Leben durch mich fließt. Now for me, bedeutet das für mich jetzt, the possibility is now there. Die Möglichkeit besteht, to never be sick another day in my life. Keinen Tag meines Lebens mehr krank zu sein. I'm not a woman, but you know, never have a miscarriage. Ich bin keine Frau, aber genau, keine Fehlgeburt zu haben. Never be barren. Nie mehr unfruchtbar zu sein. Never die young. Nie jung zu sterben. That's a part of my covenant. Das ist Teil meines Bundes. Why are we not being told that? Warum wird uns das nicht gesagt? Can you imagine telling the world? Kannst du dir vorstellen, der Welt zu sagen? Do you want to receive my Jesus? Wollt ihr meinen Jesus empfangen? Because when you receive my Jesus, denn wenn du meinen Jesus empfängst, you'll never be sick another day in your life. Dann wirst du nicht einen Tag deines Lebens mehr krank sein. You'll never have a miscarriage. Wirst du nie eine Fehlgeburt You'll never haben. Be barren. Wirst du nie You'll never die young. Wirst du nie jung sterben. No plague will be able to come near your house. Keine Plage wird sich deinem Haus nähern. That's how powerful your salvation is. So stark ist deine Errettung. Can you imagine if that was our message of salvation? Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn das und die Botschaft unserer Rettungsbotschaft wird? See, most people, all they're offering is a free ticket to heaven. Das meiste, was die Leute anbieten, ist ein kostenloses Ticket in den Himmel. Now, thank God for heaven. Nun, Gott sei Dank für den Himmel. But people are going through hell here. Aber Leute gehen hier schon durch die Hölle. And most people want to know how is he going to help me now? Und die meisten Leute möchten gerne wissen, wie wird er mir jetzt schon helfen? Because most people are not looking to their eternity. Denn viele schauen nicht auf ihre Ewigkeit. But then most religious Christians, aber die meisten religiösen Christen, they want to make it all about in the future. Wollen das alles in die Zukunft verschieben. Like God doesn't care about you now. Also als ob Gott sich nicht für dich interessiert jetzt. But if God cared about the now of the sinner, aber wenn Gott sich interessiert für das Jetzt des Sünders, how much more so does he care about the now of the Son? Wie viel mehr kümmert er sich um das Jetzt des Sohnes? Because remember what Jesus said in John 17. Erinnert euch, was Jesus gesagt hat in Johannes 17. When the world sees you, wenn die Welt dich sieht, he wants them to see him. Dann he wants. He wants the world to see him through us. Ah, dann will er, dass die Welt ihn sieht durch uns. So you see under the old covenant, ihr seht also unter dem alten Bund, the way people got sick, die Art und Weise, wie Leute krank wurden, was if they sinned, war durch ihre Sünde. It was the only way. Das war die einzige Möglichkeit. That's why when the paralyzed man was brought to Jesus. Deshalb war es so, als dieser Gelähmte zu Jesus gebracht wurde. What was the first thing that Jesus said to him? Was war das erste, was Jesus ihm gesagt hat? Your sins are forgiven you. Deine Sünden sind dir vergeben. Why? Because as an Israelite, as a Jew under the old covenant. Warum? Als Israelit, als Jude unter dem alten Bund. Sin was the only reason something could touch them. War Sünde der einzige Grund, warum Krankheit an sie rankommen konnte. But under the new covenant, aber unter dem neuen Bund, it's not based on me being perfect. Da gründet sich das nicht darauf, dass ich perfekt bin. I'll submit this to you. Ich möchte euch Folgendes gestehen. Is it just because we think it's possible? Say again. Is it because we think it's possible? Ist es deshalb, weil wir denken, dass es möglich ist? Is it because we still think it's possible to get sick? Ah, ist es deshalb, weil wir denken, es ist möglich, dass wir noch krank werden? Because again, under the new covenant, denn unter dem neuen Bund, I'm dead to sin. Bin ich doch der Sünde gestorben. Satan went from being my master. Satan ging Satan war mein Meister. And now he's my slave. Und jetzt ist mein Sklave. See, it says in Romans 6, I'm no longer a slave of sin. In Römer 6 heißt es, ich bin nicht länger ein Sklave der Sünde. It can't tell me what to do anymore. Die Sünde kann mir nicht mehr sagen, was ich tun soll. Well, if sin cannot tell me what to do, wenn Sünde mir nicht mehr sagen kann, was ich tun muss, then disease cannot tell me what to do. Dann kann mir Krankheit auch nichts mehr vorschreiben. Because if the source, remember, God's version of I'm your healer, erinnert euch, Gottes Version von ich bin euer Arzt, was not just healing the body, war nicht einfach nur den Körper zu heilen, was removing the source, sondern die Quelle zu entfernen. So now read 1 Peter 2:24. Und jetzt lies 1. Petrus 2:24. And you're going to see 1 Peter 2:24 like you've never seen it before. Du wirst 1. Petrus 2:24 sehen, wie du es noch nie gesehen hast. Who himself bore our sins in his own body on the tree. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Having died to sin, damit wir den Sünden gestorben, would live for righteousness, der Gerechtigkeit leben möchten. By whose stripes you are healed. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. So notice, we died to sin. Also bemerke bitte, wir sind der Sünde gestorben. Or you can say we died to the source. Das heißt, wir sind der Quelle, der Ursache gestorben. Because sin was the problem. Sünde war das Problem. Sin was the problem under the old covenant. Sünde war das Problem unter dem alten Bund. If you go throughout the New Testament, und wenn du durch das ganze Neue Testament durchgehst, read it in Galatians, lies es in Galater, Romans, Römer, all throughout Hebrews, überall im Hebräerbrief, we find out that Jesus, finden wir, dass Jesus, he paid the sacrifice for our sin, das Opfer bezahlt hat für unsere Sünden. Once and for all, ein für alle Mal. Jesus took care of the sin problem. Jesus hat sich gekümmert um das Sündenproblem. Because sin was the source. Denn die Sünde war die Ursache. And it's telling us that we died to the source. Und es heißt hier, dass wir dieser Ursache gestorben sind. So we would live for righteousness. Damit wir jetzt der Gerechtigkeit leben. By whose stripes you were healed. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. You see, under the old covenant, unter dem alten Bund, God's version of I am your healer, war die Version Gottes von ich bin der Herr euer Arzt, was not healing the problem, nicht das Problem zu heilen, was healing you from the source, sondern dich zu heilen von der Quelle her, von and der under the Ursache new covenant her. It did not change. Und unter dem neuen Bund hat sich das nicht geändert. By whose stripes you were healed, durch wessen Striemen ihr geheilt worden seid, was not about healing your body. Da geht's nicht darum, deinen Körper zu heilen. It was about removing you from the source of the problem. Sondern es ging darum, dich zu trennen von der Ursache des Problems. You see, we viewed by the stripes of Jesus I was healed. Schau, wir haben das immer so gesehen, oh, in den Wunden von Jesus bin ich geheilt. We have viewed God being our healer. Wir haben das so gesehen, dass Gott unser Heiler ist. Jesus being our healer. Jesus ist unser Heiler. We have viewed that as them healing our body. Und wir haben uns das so vorgestellt, dass die dann unseren Körper heilen. Removing sickness from our body. Und Krankheit von unserem Körper entfernen. But that's not the true biblical interpretation of that. Aber das ist nicht die korrekte biblische Interpretation dieser Tatsache. God being your healer, dass Gott dein Heiler ist. Is that you're never sick again? Say again? You're never sick again. Heißt, du wirst nie wieder krank sein. Because he healed you from the source of the problem. Denn hat dich geheilt von der Ursache des Problems. See, we view Jesus as being the healer. Schau, wir sehen Jesus als den Heiler. As like picking the bad fruit off the tree. Der die schlechten Früchte vom Baum nimmt. But that's not Jesus the healer. Aber das ist nicht Jesus der Heiler. Jesus the healer. Jesus der Heiler. Is cutting off the root. Schneidet die böse Wurzel ab. And connecting you to him. Und verbindet dich mit ihm. So that no bad fruit can ever grow again. Damit nie wieder eine schlechte Frucht wachsen kann. He said, "If you abide in me, sagt, wenn ihr in and mir I abide in you, und ich in euch bleib, you will produce much fruit. Dann werdet ihr viel Frucht I am the vine, ich bin der Weinstock, and you are the branch. Ihr seid die Reben. You see, we have watered down. Schau, wir haben das verwässert. What Jesus provided through salvation. Was Jesus uns zur Verfügung gestellt hat durch die Errettung. That we have preached Jesus as being our healer. Wir haben gepredigt, Jesus ist unser Heiler. That when you do get sick, he'll heal you. So, wenn du krank wirst, dann wird dich heilen. That is not the gospel of Jesus. Das ist nicht das Evangelium von Jesus. The gospel of Jesus. Das Evangelium von Jesus. Is that you'll never be sick. Ist, dass du nie wieder krank wirst. The gospel of Jesus. Das Evangelium von Jesus. Is that I healed you from the source of the problem. Ist, dass dich geheilt hat von der Ursache des Problems. Not I heal you when the problem shows up. Nicht ich heile dich, wenn das Problem auftaucht. See, under the old covenant, schau, unter dem alten Bund, it was possible for them to get sick. War es möglich, dass sie krank werden? It was possible for them to be barren. Es war möglich, dass sie unfruchtbar miscarriages waren. And die young. Dass sie Fehlgeburten hatten, jung gestorben sind. Because they were still connected to sin. Weil sie immer noch verbunden waren mit der Sünde. And when they didn't fulfill God's covenant, und wenn sie dann Gottes Bund nicht erfüllt haben, they flipped the breaker. Dann wurde der Schalter, die Sicherung wieder umgelegt. And death began to flow in their life again. Und der Tod fing an, wieder in ihr Leben reinzufließen. But under the new covenant, aber unter dem alten Bund, Jesus unplugged you. Hat Jesus den Stecker gezogen. And he plugged you into him. Und hat dich in ihn eingesteckt, den Stecker. But now we're the one now holding the cord. Aber wir sind jetzt diejenigen, die das Kabel halten. And we get to choose, und wir müssen entscheiden, whether I plug into him, ob wir uns mit ihm verbinden, or I plug back into death, oder ob ich mich wieder mit dem Tod verbinde. See, we're the ones that are choosing what I plug into. Wir sind diejenigen, die entscheiden, womit ich mich verbinde. And yet Christians all around the world are blaming God. Und überall auf der Welt tun trotzdem Christen Gott die Schuld geben. Saying, why are you allowing this to happen to me? Gott, warum erlaubst du, dass mir das passiert? Why won't you heal me? Warum heilst du mich nicht? No, the real question is, why am I plugging into death when I could stay plugged into life? Schau, die wahre Frage ist, warum verbinde ich mich wieder mit dem Tod, wenn ich doch mit dem Leben verbunden sein kann? But how are we plugging in? Aber wie stellen wir diese Verbindung her? Right here. Direkt hier. Because many of us think it's still possible. Weil viele von uns denken, es ist immer noch möglich. We still think it's possible to be sick. Wir denken immer noch, dass es möglich ist, dass wir krank werden. That's the number one change we have to make in our mind. Das ist die Nummer eins Veränderung, die wir machen müssen in unserem Denken. Look, let's start connecting some puzzle pieces here. Lass uns doch mal ein paar Puzzleteile hier in Verbindung bringen. When you receive Jesus, wenn du also Jesus empfangen you're born hast, again, bist du von neuem geboren worden. You become a citizen of heaven. Du wurdest ein Bürger des Himmels. We begin to live from the kingdom of God. We begin to live from the kingdom of God. Und wir haben angefangen, aus dem Königreich Gottes heraus zu leben. We're living from a kingdom in which sickness does not exist. Wir leben aus einem Königreich heraus, wo Krankheit nicht existiert. You see, you may be living in this world. Vielleicht lebst du in dieser Welt. But now we get to live from another world. Aber wir sollen jetzt aus einer anderen Welt heraus leben. And the world we get to live from. Und die Welt, aus der wir leben sollen. Sickness does not exist. In dieser Welt existiert Krankheit nicht. You see, we understand that there's no sickness and disease in heaven. Ich meine, wir verstehen doch, dass da keine Krankheit und kein Gebrechen im Himmel ist. But we're supposed to be living from there. Aber wir sollen aus dieser Perspektive heraus leben. That's the kingdom of which we are in. Das ist das Königreich, in dem wir uns jetzt befinden. We could think about it like this. Wir könnten es uns auch so vorstellen. When I get in him, wenn ich in ihn hineinkomme, nothing can touch him. Nichts kann an ihn ran. If it's in him that I live, in ihm lebe and I move, bewege ich mich and I have my being. Und habe mein Sein. Come on, this is why the Apostle Paul, komm, deshalb hat der Apostel Paulus, he said, as you have received him, gesagt, so wie ihr ihn empfangen habt, now walk in him. So lebt jetzt auch have in your ihm. Life in him. Habt euer Leben in have ihm. Your being in him. Habt euer Wesen in ihm. Because if it can't touch him, wenn es ihn nicht berühren can't touch kann, you. Dann kann es auch dich nicht berühren. In him is life. In ihm ist das Leben. And that life is the light of men. Und dieses Leben ist das Licht des Menschen. And the darkness und die Dunkelheit cannot overcome the light. Kann das Licht nicht überwinden. We can go at this from a lot of different angles. Wir können das von verschiedenen Winkeln aus angehen. But it's going to bring you to the very same place. Aber es bringt dich immer wieder an die gleiche Stelle. That in him, in ihm, you are untouchable. Bist du unberührbar. In him, in ihm, no plague can touch you. Kann keine Plage dich erreichen. In him, in ihm, no sickness can touch you. Kann keine Krankheit dich antasten. It can't even get near you. Es kann nicht mal in deine Nähe kommen. There's so much life. Dann da ist so viel Leben. There's so much light. So viel Licht. So much of the glory of the Lord. So viel von der Herrlichkeit des Herrn. Just shining forth from you. Das von dir aus, dir von dir ausgeht. This is why Peter was able to walk down the streets. Deswegen war Petrus in der Lage, die Straße einfach as the people were bringing the sick, und die Leute haben die Kranken auf die Straße rausgebracht, so they could just get near him, damit sie nur einfach in seine Nähe kommen konnten. And as his shadow went past them, und während sein Schatten über sie they were zog, getting healed, wurden sie geheilt. We've got to expand our soul. Wir müssen unsere Seele erweitern. Expand our imagination. Unsere Vorstellungsfähigkeit expand erweitern. Expand our minds. Unser Denken erweitern. To what is possible. Bezüglich dessen, was möglich with ist. With this great salvation that we have. Mit dieser wunderbaren Errettung, die wir haben. I mean, what kind of salvation is this? Ich meine, was für eine Art von Errettung ist das? That could take care of me for eternity. Die mich versorgt in alle Ewigkeit. But it can't take care of me for 100 years. Aber sie kann mich nicht versorgen hier 100 Jahre lang. What kind of salvation is that? Was für eine Art von Errettung ist das? That salvation wouldn't take care of this little body. Dieser Rettung, die nicht sich kümmert um diesen Leib. Would take care of me for eternity? Und die soll sich um mich kümmern in aller Ewigkeit? No, God shows us under the old covenant what was available. Nein, Gott zeigt uns, was unter dem alten Bund verfügbar war. All the good that you see for them. Alles Gute, was was er für sie vorgesehen hatte. Bring it over into the new covenant. Nimm das und bring das in den neuen Bund. And you have at least that. Und dann hast du zumindest das. Plus even more. Und mehr. Plus even more. Und mehr. Now I'm not stupid. Nun, ich bin nicht blöd. I see that there's people all over the world. Ich sehe Menschen überall auf der Welt. Christians that get sick. Christen, die krank werden. Christians that die young. Christen, die jung sterben. Christians that have miscarriages. Christen, die eine Fehlgeburt Christians haben. That are barren. Die unfruchtbar sind. We see that that's there. Wir sehen, dass das da ist. But we cannot look to that to tell us what's normal. Aber wir können nicht darauf schauen, dass uns das sagt, was normal ist. Look, we all know people. Wir alle kennen Leute. We've all had tragedies. Wir alle haben Tragödien erlebt. But we cannot allow our experiences. Aber wir können nicht erlauben, dass unsere Erfahrungen to tell us what is normal in Christ. Uns sagen, was normal ist in Christus. I have to look to him. Ich muss zu ihm schauen. To tell me what is normal. Dass er mir sagt, was because normal he is ist. My standard. Denn er ist mein Standard. He's my standard. Er ist mein Standard. We've all had bad experiences. Wir alle haben schon schlechte We've Erfahrungen all gone gemacht. Through some things. Wir alle sind schon durch Sachen durchgegangen. And we can look at those experiences und wir können auf diese Erfahrungen schauen and allow those experiences to determine our beliefs. Und erlauben, dass diese Erfahrungen unseren Glauben bestimmen. You cannot base your beliefs on experiences. Du kannst deinen Glauben nicht gründen auf Erfahrungen. Whether it's yours or someone else's. Egal, ob es deine Erfahrungen waren oder die Erfahrungen anderer Menschen. We base our beliefs on him and what he's like. Wir gründen unseren Glauben, unsere Überzeugung auf ihn und wie er ist. So that's why the Apostle Paul said in Colossians chapter 2. Deswegen sagt der Apostel Paulus in Kolosser Kapitel 2. Verse 6. Vers 6. As you therefore have received Christ Jesus the Lord. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, walk in him. So wandelt auch in ihm. Look at the next verse. Be rooted in him. Und schau dir den nächsten Vers an. Come on. Gewurzelt. Be rooted in him. Gewurzelt in ihm. Come on. When a plant has its roots down in the ground, wenn eine Pflanze ihre Wurzeln tief im Boden hat, it can't be moved. Dann kann sie nicht von der Stelle bewegt werden. Nothing can move it. Nichts kann sie versetzen. It's receiving of all the nutrients and life. Sie empfängt alle Nährstoffe, die sie braucht. Auch zum Leben. He said, "Be rooted in him." Und es heißt hier, seid verwurzelt Built up in ihm, him. Aufgebaut in Established ihm, in him. Gefestigt in ihm. And that's why it goes on to verse 8 and says, "Watch out, beware." Und dann geht's weiter in Vers 8, wo es heißt, habt acht. Don't let anyone cheat you. Dass euch niemand betrügt. The only way you cannot be cheated. Der einzige Weg, wie du nicht betrogen werden kannst, so when you base who you are, ist, wenn du das gründest, wer du bist. You base everything that you are according to Christ. Dass du alles, was du bist, gründest auf Christus. This right here, das hier, is how people unplug. Ist, wie Menschen sich trennen. See, people receive Jesus as their Savior. Leute empfangen Jesus als ihren Retter. And they're immediately plugged into life. Und sie sind sofort verbunden mit Leben. But because they've been told that nothing's going to change. Aber weil ihnen gesagt wurde, ja, nichts wird sich ändern jetzt. Because they're told that sickness is just a part of normal life. Weißt du, Krankheit ist einfach Teil des normalen Lebens. Immediately unplugged. Sofort trennen Sie den Stecker wieder, ziehen Sie den Stecker wieder raus. And plug back in to that which I was delivered from. Und stecken den Stecker wieder dort rein, wovon Sie eigentlich erlöst worden sind. So what's the possibility? Also, wie stehen die Chancen? For those Christians, für diese Gläubigen, für diese Christen, that have been experiencing some physical problems, die körperliche Probleme erlebt haben. What's the possibility? Wie stehen die Chancen? The only thing that I need to do. Dass das einzige, wie stehen die Möglichkeiten? Das einzige, was ich machen muss, is to consider myself dead to it. Mich selbst für diese Sache als tot zu betrachten. And as a result, I unplug. Und als Resultat ziehe ich den Stecker da wieder raus. I unplug from death. Ich ziehe den Stecker aus dem Tod raus. And I plug back into life. Und verbinde mich wieder mit Leben. Because now I remove the possibility. Denn jetzt habe ich die Möglichkeit, for it to exist in my life. Entfernt, dass das in meinem Leben existiert. Because I'm no longer a slave to it. Denn ich bin nicht länger ein Sklave dieser Sache. I'm dead to it. Ich bin dem nicht länger unterworfen. Ich bin dem gestorben. I'm dead to it. Ich bin dem gestorben. You know, you need to get like the mob. Du musst so werden wie die Mafia. You're dead to me. Du bist tot für mich. Come on, you need to look at cancer. Du musst auf Krebs schauen. And that should be your attitude. Und das sollte deine Einstellung sein. You're dead to me. Du bist tot für mich. You ought to look at COVID. Du musst COVID so anschauen. You're dead to me. Du bist tot für Arthritis, mich. You're dead to me. Arthritis, du bist tot Heart für disease, mich. You're dead to me. Herzkrankheit, du bist Vision tot problems, für mich. Problems, you're dead to me. Augenprobleme, du bist tot für mich. Come on, whatever issue you have been dealing with. Egal mit welchem Thema du dich gerade auseinandersetzt. You need to put it in that scripture right there in Romans chapter 6 verse 7. Du musst es in diese Schriftstelle reinbringen, Römer 6 Vers 7. I'm dead to you. Du bist tot für mich. I'm dead to you. Und I'm no longer going to be plugged in to death. Und ich bin tot für dich. Ich bin nicht länger verbunden. Amen. See again, it goes right back to the story of Eve in the garden. Schau, das geht direkt wieder zurück zu der Geschichte mit Eva. Think about it. She's plugged into life. Sie ist verbunden mit dem Leben. But she doesn't know it. Aber sie weiß es nicht. She's one with God and doesn't know it. Sie ist eins mit Gott und sie weiß es nicht. And Satan comes up to her. Und Satan kommt zu ihr. Says, hey. Und sagt, hey. If you'll eat of that tree, wenn du von dem Baum dort isst, you'll become like God. Dann wirst du wie Gott. You're not like God right now. Du bist nicht wie Gott jetzt. But if you do this, you'll become like God. Aber wenn du es tust, dann wirst du wie Gott. And it says when she saw that that tree was good for food, und plötzlich sah sie, dass dieser Baum gut zur Speise wäre. And it would make her like God. Und dass er sie wie Gott machen würde. She ate of that tree. Und sie hat von dem Baum gegessen. But you know what she really did? Aber weißt du, was sie wirklich getan hat? She unplugged from God. Sie hat den Stecker gezogen, sie hat sich von Gott getrennt. She did it. Sie hat es getan. God didn't do it. Gott hat es nicht gemacht. And even the devil didn't do it. Und selbst Satan hat es nicht gemacht. Because Satan couldn't make her do anything. Satan konnte sie nicht zwingen, irgendetwas zu tun. Do you know why? Weißt du warum? She was righteous. Weil sie gerecht war. There was no sin in her life. Es gab keine Sünde in ihrem Leben. She was right. Sie war gerecht. Righteous. Gerecht. Connected to God, one with God. Verbunden mit Gott, eins mit Gott. She's the one that unplugged. Sie ist diejenige, die den Stecker gezogen hat. She plugged into death. Und sie hat sich mit dem Tod verbunden. You can say it like this. Du könntest es auch so sagen. Because she didn't know who she was. Weil sie nicht wusste, wer sie ist. And she didn't know what she had. Und sie wusste nicht, was sie hat. She gave away what she had. Deshalb hat sie das weggegeben, was sie hatte. You see, so many Christians are blaming the devil. So viele Christen schieben die Schuld auf den Teufel. We're actually giving Satan too much credit. Weißt du, wir geben dem Teufel einfach zu viel Ehre. Because if I'm the master and he's the slave, denn wenn ich der Meister bin und er der Sklave, and he can't make me sin, und er mich nicht zwingen kann zu sündigen. If he can't make me sin, er kann mich nicht zwingen zu sündigen. Then you can fill in the rest of the sentence. Du kannst den Rest des Satzes ergänzen. If he can't make me sin, he can't make me sick. Wenn er mich nicht zum Sündigen bringen kann, dann kann er mich auch nicht dazu bringen, krank zu sein. You see, there's this common phrase statement around church that, you know, Satan, when we get sick, Satan's trespassing. Weißt du, es gibt diese Redewendung in der Gemeinde, wenn ich krank werde, Satan hat sich ja unerlaubten Zutritt verschafft. We say, well, I'm taking authority because Satan's trespassing on my body. Oh, ich nehme jetzt Autorität, denn Satan hat ja unerlaubten Zutritt zu meinem Körper erlangt. But friends, people can't trespass on your property if you give them permission. Freunde, Leute können nicht unerlaubten Zutritt zu deinem Besitz erlangen, wenn du ihnen Erlaubnis erteilst. Das ist tief. You see, we act like Satan can just do whatever he wants when it comes to the area of sickness. Weißt du, wir tun so, als ob Satan tun könnte, was er will, wenn es zum Bereich der Krankheit kommt. Don't we? Nicht wahr? We know he can't make us sin. We know he can't make us sin. Wir wissen, er kann uns nicht zur Sünde zwingen. When it comes to sickness and disease, aber wenn es zu Krankheit und Gebrechen kommt, there is a very strong held belief. Dann gibt es eine sehr, sehr starke Überzeugung, dass er einfach sich unerlaubten Zutritt zu unserem Körper verschaffen kann und uns krank machen kann, wann immer es ihm beliebt. But how can he do that when he's the slave? Aber wie kann er das tun, wenn er doch der Sklave ist? How can he do that when I'm the one that's choosing the connection? Wie kann er das tun, wenn ich derjenige bin, der die Verbindung wählt? We have a lot more responsibility than what we realize. Wir haben viel mehr Verantwortung, als uns bewusst ist. And yet I am not saying it's because of anyone's faith. Und I'm not saying it's because of anyone's faith or lack of faith. Und ich sage nicht, dass es an dem Glauben oder dem Mangel an Glauben einer Person liegt. Do you know why it happens? Weißt du, warum es passiert? Because we have great faith. Weil wir großen Glauben haben. Think about this one. Denk mal über Folgendes nach. Have you ever noticed? Ist dir schon mal aufgefallen? That Satan isn't trying to get you to get more faith. Dass Satan nicht versucht, dich dazu zu bringen, dass du mehr Glauben hast. Because he actually knows that your faith works. Er weiß, dass dein Glaube funktioniert. It's the church trying to get you to get more faith. Die Gemeinde versucht, dich dahin zu bringen, dass du mehr Glauben hast. Satan knows your faith works. Satan weiß, dein Glaube funktioniert. So you've got the faith of God. Du hast den Glauben Gottes. Jesus said we do the very same works that he would do and even greater. Jesus sagte, wir werden die gleichen Werke tun, die tut und größer. Well, how can I do what Jesus did with less equipment? Wie kann ich das tun, was Jesus getan hat, wenn ich weniger Werkzeug zur Verfügung habe? And faith, the faith of God, it's actually one of the fruits of the Spirit. Und der Glaube Gottes ist tatsächlich eine der Früchte des Geistes. My faith works. Mein Glaube ist wirksam. Your faith works. Dein Glaube ist wirksam. Er funktioniert. It works great. Er funktioniert wunderbar. It's not a faith problem. Es ist nicht ein Glaubensproblem. It's an awareness problem. Es ist ein Bewusstseinsproblem. It's an awareness problem. Es ist ein Bewusstseinsproblem. You have tremendous faith. Du hast gewaltigen Glauben. I mean, think about it, friends. Denk doch mal drüber nach, Freunde. Jesus said, "Little mustard seed faith." Ein kleiner Senfkorn Glaube. It would move a mountain. Versetzt einen Berg. If mustard seed faith would move a mountain, wenn ein Senfkorn Glaube einen Berg versetzt. How much does it take to move a tumor? Wie viel braucht es dann, einen Tumor zu versetzen? Is it possible? Ist es möglich? The only reason it's possible. Der einzige Grund, warum es möglich ist. We think it's possible. Ist, weil wir denken, dass es möglich ist. That the church is standing in the very same position as Eve. Die Kirche steht an der gleichen Stelle wie Eva. And Satan is saying, if you'll just do this. Und Satan sagt, wenn du nur dieses tust. Oh, God will heal you. Oh, dann wird Gott dich heilen. See, even Satan is promising healing. Selbst Satan verspricht Heilung. Why? Because he wants you to get working. Warum? Weil möchte, dass du anfängst zu arbeiten. Because he needs you. Denn braucht dich. He needs you to let loose of it. Braucht dich, dass du loslässt, dass du es loslässt. Because he can't make you do anything. Kann dich nicht zwingen, etwas zu tun. He needs you to let loose of your healing. Braucht dich, dass du deine Heilung loslässt. See, the automatic result of taking away light. Das automatische Ergebnis, wenn wir Licht wegnehmen, is darkness. Ist Dunkelheit. It's the automatic result. Das ist das automatische Resultat. You can't create darkness. Du kannst Dunkelheit nicht erschaffen. You just take away light. Du musst einfach nur Licht wegnehmen. It's the same thing with sickness and disease. Und das ist das Gleiche mit Krankheit und Gebrechen. Look, let me give you this example, and then we're gonna minister to some of you. Lass mich dir noch folgendes Beispiel geben, dann werden wir einigen von euch dienen. Sickness and disease, it's a spiritual thing. Krankheit und Gebrechen ist eine geistliche Sache. I know it may not make much sense. Vielleicht macht das nicht viel Sinn. Because we see sickness as physical in the body. Weil Krankheit ist was Physisches, was in unserem Körper ist. But it's actually a spiritual thing. Aber Krankheit ist eigentlich tatsächlich was Geistliches. Remember, sin is the source. Erinnert euch, Sünde ist die Quelle. And sickness and disease is the byproduct. Und Krankheit und Gebrechen sind nur eine Auswirkung. Well, sin is a spiritual thing. Sünde ist was Geistliches. Well, sin is spiritual. Wenn Sünde geistlich ist, then disease has to be spiritual. Dann muss Krankheit auch geistlich sein. Now I want you to think about this. Und ich möchte, dass du darüber nachdenkst. When someone dies, when they leave their body, wenn jemand stirbt, wenn er seinen Körper verlässt. Let's say that I'm just saying this one because this is something we're all familiar with. Say that again. Sorry. I'm using this example because this is something we're all familiar with. Ich benutze dieses Beispiel, weil wir damit alle vertraut sind. I started talking American right there. Ich war ein bisschen zu amerikanisch jetzt gerade. But let's say that there was someone that had cancer. Aber stellen wir uns vor, da ist jemand, der Krebs hat. We all know someone. I've had people in my family. Wir alle kennen solche Leute. Ich hatte solche Leute in meiner Familie. Let's say someone died. They had cancer. Und lass uns mal vorstellen, jemand hatte Krebs. Now, when someone dies, wenn jemand stirbt, it's really just that person leaving the body, right? Dann ist das tatsächlich nur, dass diese Person ihren Körper verlässt. But this is a medical fact. Aber das ist ein medizinischer Fakt. That when someone dies with cancer, wenn jemand stirbt mit Krebs, when that person leaves the body, wenn diese Person den Körper verlässt, when they die, wenn sie stirbt, the cancer stops growing. Hört der Krebs auf zu wachsen. It stops spreading, it stops growing. Er hört auf, sich auszubreiten. Now think about it. Denk mal drüber nach. The cancer stops growing. Der Krebs hört auf zu wachsen. When the person leaves the body. Wenn die Person ihren Leib verlässt. Think about it. Denk drüber nach. It's about the connection, spiritual connection. Es geht um Verbindung, geistliche Verbindung. It's you're a spirit. Du bist ein Geist. It's all spiritual. Das ist alles geistlich. And yet I'm not saying that because someone had a disease, they sinned. Aber und ich sage nicht, dass jemand, der jetzt krank ist, gesündigt hat. I'm talking about what we're plugging into with our imaginations. Ich spreche darüber, womit wir uns verbinden in unserer Vorstellungskraft. And that number one, first of all, thinking that it's possible. Nummer eins, dass wir uns vorstellen, dass es möglich wäre. And then secondly, once things begin to happen. Und Nummer zwei, wenn Dinge dann anfangen zu geschehen. Now we're begging God to heal us. Jetzt betteln wir Gott an, dass er uns doch heilen möge. But how can God give you something that he already gave you? Aber wie kann Gott dir etwas geben, was er dir schon längst gegeben hat? I mean, we've read 1 Peter 2:24 several times. Wir haben jetzt schon ein paar Mal 1. Petrus 2:24 gelesen. You died to sin. Du bist der Sünde gestorben. You were unplugged. Du wurdest getrennt, rausgezogen, der Stecker wurde gezogen. So you live for righteousness, be plugged into righteousness. Und jetzt bist du verbunden mit Gerechtigkeit, der Stecker wurde eingesteckt. And because of being plugged into righteousness, you're healed from the problem. Und weil du verbunden bist mit Gerechtigkeit, bist du geheilt von dem Problem, von der Ursache. So now I'm the one holding the cable. Aber ich bin derjenige, der das Kabel jetzt hält. And untold millions of Christians all around the world are praying and praying and fasting and begging God to heal them. Und Millionen von Christen überall auf der Welt beten und beten und fasten und betteln Gott an, sie zu heilen. But I'm the one holding the cable. Aber ich bin derjenige, der das Kabel hält. And I don't say this to condemn anybody. Und ich sage das nicht, um irgendjemanden zu verdammen. And I know this can be a sensitive thing. Und ich weiß, das ist ein sensibles Thema. I mean, I've dealt with personal things on this level. Ich habe persönlich mit Sachen zu tun gehabt auf dieser Ebene. This is where we have to humble ourselves. Da müssen wir uns selbst demütigen. And we have to begin to ask the questions. und anfangen, Fragen zu stellen. Because this gets to be real sensitive, and I understand it. Denn das wird hier ganz empfindlich. Because especially in the circles that I'm in, denn besonders in den Kreisen, in denen wir uns so befinden, the automatic response of most people, die automatische Reaktion vieler Menschen, is this right here, ist folgendes: What are you saying that my relative wasn't in faith? Was willst du mir sagen, dass mein Verwandter nicht im Glauben war? No, it's not about faith. Nein, es geht nicht um Glauben. Because we still think it's possible for that disease to flow in my body. Wir denken, dass es möglich ist, dass diese Krankheit noch in meinem Körper wirksam ist, fließt. We can take you through scripture after scripture after scripture. Wir können Schriftstelle um Schriftstelle um Schriftstelle nehmen. And the more you begin to look at your union with Christ. Und je mehr wir anfangen, über unsere Einheit mit Christus nachzudenken. And that the position that we have been placed in. Und über die Position nachzudenken, in der wir uns befinden. God is no longer my problem. Ist Gott nicht länger das Problem? And Satan is no longer my problem. Und Satan ist nicht länger das Problem. My problem is my imagination. Das Problem ist meine Vorstellungskraft. My consciousness, my awareness. Mein Bewusstsein, mein Denken. Everybody's begging God to heal them. Jeder bettelt Gott an, dass es ihn doch heilen möge. But he's saying, I unplugged you from it. Und er sagt, ich habe doch schon deinen Stecker gezogen von der Ursache. Let me show you this in Romans. We looked at this today, but look at it again. Lass uns bitte noch mal in Römerbrief schauen. Wir Romans chapter 8, verse 5 and 6. Römer 8, Vers 5 und 6. For those who live according to the flesh, they set their minds on the things of the flesh. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, but those who live according to the Spirit set their mind on the things of the Spirit. Trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. To be carnally minded, it's death. Fleischlich gesinnt zu sein bedeutet Tod. But to be spiritually minded, well, that's verse 5. Ah, das ist Vers 6 jetzt. Das Trachten des Fleisches ist Tod. Verse 6. Yeah. Carnal mind is death, to be spiritually minded produces life and peace. Aber das Trachten, die Gesinnung des Geistes, aber Leben, you see, und Frieden. What's flowing in me? Schau, was fließt in connected mir. To my soul. Verbunden mit meiner Seele. It's connected to my mind. Verbunden mit meinem Denken. Me as a spirit being. Ich als Geistwesen. I am filled with him. Ich bin gefüllt mit ihm. But my soul, aber meine Seele, my mind, mein Sinn, my imaginations, meine Vorstellungskraft, is the valve, ist das Ventil. It's the valve that releases life, der entweder aufmacht für Leben, or releases death, oder aufmacht für into Tod this body. In diesen Körper. My soul is the control valve of what's flowing in my body. Meine Seele ist der kontrollierende Schieber sozusagen, das Ventil, was sich öffnet oder schließt und erlaubt, was in meinen Körper kommt. So this is why in Romans chapter 6 in verse 10, deshalb in Römer 6 Vers 10, he said the death that Jesus died, heißt es, der Tod, den Jesus starb. He died to sin once and for all. Dem ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. But the life that he lives, was er aber lebt, he lives under God. Das lebt er für Gott. Look at verse 11. Und jetzt Vers 11. Likewise you also, also auch ihr, reckon yourselves, haltet euch selbst, das heißt betrachtet euch selbst. Reckon means to consider, to think. Das heißt in deinem Denken dich als solches zu sich dafür zu halten. Consider yourself to be dead to sin, but alive unto God. Betrachtet euch selbst als jemand, der für die Sünde tot ist. Look, consider yourself to be unplugged from sin. Betrachte dich als jemand, der von der Sünde getrennt ist. And to be plugged into God. Und verbunden ist mit Gott. What does it keep coming down to? Und my mind. Worauf läuft das alles hinaus? Mein Denken. My thoughts, my imaginations. Meine Gedanken, meine Vorstellungskraft, meine Fantasie. Why would I have to consider myself to be dead? Warum soll ich mich selbst als tot sehen, betrachten? Because everything out here is telling me I'm still alive to it. Denn alles hier draußen sagt mir, ich bin immer noch lebendig dafür. The world's telling me I'm alive to sickness. Die Welt sagt mir, ich bin lebendig im Hinblick auf die Krankheit. The doctor's telling me I'm alive to sickness. Die Ärzte sagen mir, ich bin lebendig im Hinblick auf Krankheit. Unfortunately, the church is telling me I'm alive to sickness. Unglücklicherweise sagt mir die Kirche auch, dass ich lebendig bin im Hinblick auf Krankheit. He's telling me I'm going to have to do some considering. Und er sagt mir, dass ich anfangen soll, mich zu betrachten, meditating, nachzusinnen, that I am dead to it. Dass ich dem gestorben bin. Amen. You see, you don't have to consider something to be true that's obvious to you. Weißt du, du musst nicht etwas dir vorstellen oder dich betrachten, wenn es offensichtlich ist. Have you ever gotten up in the morning? Bist du schon jemals frühmorgens aufgestanden? Walked into the bathroom. Bist ins Badezimmer gekommen? Looked into the mirror. Hast in den Spiegel geschaut? And had to do some considering. Und musstest dich ein bisschen betrachten. That I am a donkey. Ich bin ein Esel. You're doing some considering. You don't see those big ears, but I'm considering. Ja, du siehst die großen Ohren nicht, aber ich betrachte mich als I'm solcher. Trying to renew my mind. Ich versuche, meinen Sinn zu erneuern. I don't see the tail and the hooves, but I'm imagining it. Ich sehe die Hufe nicht und den Schwanz, aber ich stelle es mir vor. I'm trying to consider it to be true. Ich betrachte das als wahr. I don't feel like a donkey. Ich fühle mich nicht wie ein Esel. I don't look like a donkey. Ich sehe nicht aus wie ein Esel. But I'm doing some considering that I am a donkey. Aber ich stell mir vor, ich wäre ein Esel. And it's the very same thing when it comes to sin, sickness, und es ist exakt das Gleiche, wenn es kommt zu Krankheit, Gebrechen und Sünde. I may not feel like I'm healed. Ich fühle mich vielleicht nicht geheilt. It may not look like I'm healed. Es sieht nicht so aus, als wäre ich geheilt. But I've got to look into the mirror of the Word. Aber ich muss in den Spiegel des I Wortes have to look hineinschauen. Unto Jesus. Ich muss auf Jesus schauen. And I have to conform myself. Und ich muss mich selber anpassen. To the image of Him. Diesem Bild, was ich sehe, who created me. Von dem, wer mich gemacht hat. I have to look to him. Ich muss auf ihn schauen. To tell me who I am. Um zu erfahren, wer ich bin. And so I have to do some considering. Ich muss also anfangen, ein bisschen I have to do some meditating, bisschen nachsinnen, and thinking every day, nachdenken jeden Tag, throughout my day, während des Tages, being intentional, mit Absicht, that I'm dead to disease, ich bin tot für Krankheit, I'm dead to disease, ich bin tot für die Krankheit, I'm dead to diabetes, ich bin tot für Diabetes, I'm dead to heart disease, ich bin tot für Herzkrankheit, I'm dead to cancer, ich bin tot für Krebs. Come on. If it's of the curse, I'm dead to it. Wenn es von dem Fluch herkommt, dann bin ich tot dafür. I'm the one in control. Ich bin derjenige, der die Entscheidung trifft. I have to consider myself to be. He's telling you, consider yourself to be dead to it. Er sagt dir, betrachte dich selbst als tot. I don't see where God is withholding anything. Ich kann nicht sehen, dass Gott irgendwas für uns zurückhält, vor uns zurückhält. We have to get rid of that stuff that's being taught in church. Wir müssen das loswerden, was in manchen Kirchen gelehrt wird. That God is withholding. Dass Gott etwas zurückhält. I mean, there's even this phrase in the church. Da gibt's sogar diese Redewendung in der Kirche. I'm standing for my healing. Ich stehe für meine Heilung. I'm just waiting on God to manifest it. Ich warte nur drauf, dass Gott sie manifestiert. What they really mean is, und was sie meinen ist, I've done everything I'm supposed to do. Ich habe alles getan, was ich scheinbar tun soll. I'm just waiting on God to give it to me. Und jetzt warte ich drauf, dass Gott es mir gibt. Again, God's withholding. Nochmal, ja, Gott hält was zurück. We put our own little spin on it. Und wir haben unser. Yeah, I know. Ja. We put our own interpretation on wir it. Wir haben unsere eigene Auslegung dem gegeben. To make us feel better. Damit wir uns besser fühlen. And put the blame on God. Und Gott die Schuld geben. But I've got a better covenant. Aber ich habe einen besseren Bund. And my covenant says, mein Bund sagt, when I get in him, wenn ich in ihn hineinkomme, I'll never be sick a day in my life. Werde ich nicht wieder einen Tag meines Lebens krank sein. Come on. The day you get born again. Der Tag, an dem du von neuem geboren wirst. That was the last day you'll ever experience sickness. War der letzte Tag, an dem du jemals Krankheit erlebt hast. You say, well, what if I'm experiencing sickness right now? Du sagst, ja, aber was ist, wenn ich jetzt gerade Krankheit erlebe? You make a decision right now. Dann triff jetzt direkt eine Entscheidung. I'm dead to it. Ich bin dieser Krankheit gestorben. I don't care if your body is eaten up with tumors. Es ist mir egal, ob dein Körper aufgefressen wird von Tumoren. I'm dead to them. Ich bin gestorben für diese Tumore. And that right now. Und jetzt. Come on, even those fibroid tumors. Selbst diese. Those tumors on the uterus. Diese Tumore an der Gebärmutter. Those tumors are beginning to die. Fangen an jetzt zu sterben. Come on, the tumors in your lungs. Die Tumore in deinen Lungen. Tumors in your lymph system, they're beginning to die. Die Tumore in deinem Lymphsystem fangen an zu sterben, The cancer beginning to die. Der Krebs fängt an abzusterben. Warum? Because you just unplugged. Weil du gerade den Stecker gezogen hast. I considered myself to be dead. Ich betrachte mich selbst als and alive tot unto God. Und lebendig für Gott. So that all that flows in him, so dass alles, was in ihm fließt, it flows in me. Auch in mir fließt. It's impossible for me to be sick again. Es ist unmöglich für mich, wieder krank zu sein. It's impossible. Es ist unmöglich. It's impossible. Es ist unmöglich. It's impossible. Es ist unmöglich. Greater is he that's in me. Größer ist der in mir ist. Than that what's in the world. Denn der in der Welt ist. The life of God in me. Das Leben Gottes in mir. That raised up Jesus from the dead. Der Christus von den Toten auferweckt hat. Oder dieses Leben, das Christus von den Toten auferweckt hat. Come on, this should be the new motto for the church. Das sollte das neue Motto der Gemeinde sein. Never sick again. Niemals wieder krank. Never sick again. Niemals wieder krank. Never sick again. Niemals wieder krank. Never sick again. Niemals wieder krank. Why? Because I'm dead to it. Warum? Weil ich ihr gestorben bin. I'm dead to sin. Ich bin der Krankheit gestorben. I'm dead to the source of the problem. Ich bin der Quelle des Problems gestorben. See, that's God's version of I am your healer. Das ist Gottes Version von Ich bin dein Heiler. It's better than I'm going to heal your body. Das ist besser als oh, ich werde dein God Körper heilen. Being your healer. Ich bin dein Heiler. As I removed you from the source of the problem. Denn ich habe dich getrennt von der Ursache des Problems. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Let's just take a moment. Lass uns einfach einen Moment nehmen jetzt. Let that just be your meditation. Und sinn mal ein paar Augenblicke darüber nach. If you've got anything that's going on in your body, wenn du irgendwas hast, was in deinem Körper gerade umgeht. Whether you can see it or you can't see it. Egal ob du es sehen kannst oder nicht sehen. Whether you can feel it or you can't feel it. Egal ob du es fühlen kannst oder ob du es nicht fühlst. I want you to begin to use your imagination. Ich möchte, dass du jetzt deine Vorstellungskraft benutzt. And see yourself dead to it. Und dich selbst siehst als tot dieser Sache gegenüber. Do some considering, some meditating. Fang an, dich zu betrachten, zu nachzusinnen. That whatever was in you, it's dead. Das, was auch immer in dir war, ist tot. Whatever you walked into this room with, womit auch immer du in diesen Raum gekommen bist, it's dead. Es ist tot. Why? Because you're unplugging. Warum? Weil du den Stecker ziehst. I'm unplugging from it. Ich ziehe den Stecker raus. I'm no longer allowing it to flow in my body. Ich erlaube nicht, dass es länger noch in meinem Körper fließt. Well, just like our brother said, the light of Jesus. So wie unser Bruder gesagt hat, das Licht Jesu. His radiation. Seine Strahlung. Is radiating in my body. Bestrahlt meinen Körper. It's burning out every sickness. Und brennt heraus jede It's Krankheit. Burning out every disease. Brennt heraus jedes Gebrechen. It's burning out every cancer, every tumor. Brennt heraus jeden Tumor, jeden Krebs. It's burning it all out of my body. Und brennt es alles raus aus meinem Körper. For light is, wo Licht ist, darkness cannot be. kann keine Finsternis sein. Come on, we're turning on the switch of light. Kommt, wir machen den Lichtschalter an. Allowing light to flow in us once again. Und wir erlauben, dass Licht wieder durch uns strömt. Unplugging from the flow of death. Wir ziehen dem Tod den Stecker. And all of Jesus flowing in me right now. Und alles, was Jesus hat, fließt jetzt durch mich. Alles, was Jesus ist. Imagine that light that was shining out of Jesus on that mountain. Stell dir vor, dieses Licht, was aus Jesus heraus strahlte auf diesem Berg. And that light is shining on the inside of you. Dieses Licht strahlt in dir. And it's just shining in you. Es scheint in dir. And it is shining through you. Es scheint durch dich. It's getting into every cell of your body. Es kommt hinein in jede Zelle deines Körpers. It's getting into your skin. Es kommt in deine Haut. What's the possibility it's even getting into your chair? Wie sind die Chancen, dass es sogar in deinen Stuhl eindringt? And the person who sits in your chair tomorrow. Und dass die Person, die morgen auf diesem Stuhl sitzt. They get healed because they sat in your chair. Geheilt wird, weil sie auf deinem Stuhl sitzt. Because it's just flowing from us. Weil es von uns fließt. It's flowing in us. Es fließt in uns. It's flowing in our body. Es fließt in unserem it's Körper. It's flowing in our body. Es fließt in unserem it's Körper. It's flowing in our body. Es fließt in unserem it's Körper. It's flowing in our body. Es fließt in it's unserem flowing Körper. In our body. Es fließt in it's unserem Körper. It's flowing in our bodies. Es fließt in unserem Körper. Life, Leben, Light, Licht. All of Him. Alles von ihm, of his fullness, von seiner Fülle, we've already received. Wir haben es schon empfangen. His fullness, seine Fülle, flowing on the inside of me, das die in uns fließt. His fullness flowing on the inside of seine me, seine Fülle fließt, flowing on the inside of me, fließt in unserem Inneren. Giving me something a doctor could never give me, und gib mir etwas, was der Arzt mir nie geben konnte. Giving me something medicine could never give me, gib mir etwas, was Medizin mir niemals geben konnte. Life, Leben, Zoe, Leben, Zoe, göttliches the life Leben, of God, das Leben Gottes, flowing in my body right now, das in meinem Körper fließt jetzt. Come on, loosening up every joint, und es löst jedes Gelenk, causing your heart to beat properly, und fängt, bringt dein Herz dazu, richtig zu schlagen, restoring your memories, stellt deine Erinnerungsvermögen wieder her, renewing your strength of your bodies, erneuert die Kraft deines Körpers. Those are, is there anybody here that been trying to have a baby and couldn't? Ist irgendjemand hier, der versucht hat, schwanger zu werden und konnte es nicht? Number two, is there anybody here? Nummer zwei, ist jemand hier? That had been diagnosed with cancer. Der eine Krebsdiagnose hatte. One. Am I over here? Gebt mal Handzeichen bitte. Halleluja. Halleluja. This is going to sound crazy. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. But we need to view ourselves as cancer killers. Aber wir müssen uns selber sehen als Krebskiller. You see, instead of being scared of cancer, anstatt dass wir Angst haben vor Krebs, we should see ourselves as bigger than cancer. Sehen wir uns als größer als Krebs. I want you to even think about this in regards to cancer. Und ich möchte, dass du dir Folgendes vorstellst im Hinblick auf Krebs. Why is it that when we hear the word cancer, we get scared? Warum bekommen wir Angst, wenn wir das Wort Krebs hören? Because for too many of us, cancer is more real to us. Denn für zu viele von uns ist Krebs realer than the God inside us. Als der Gott in uns. Let me put it to you like this. Lass es mich dir folgendermaßen sagen. Whatever is bigger to you, was immer größer ist für dich, that's what has your faith. Das hat deinen Glauben. Whatever you spend the most time looking at, womit du die meiste Zeit verbringst, das anzuschauen, whatever you're the most conscious of, was du dir am meisten bewusst bist, that's what has your faith. Das hat deinen Glauben. See, this is a real sign of where you're really at when it comes to your beliefs. Schau, das ist ein echtes Zeichen, wenn es zu unserem Glauben kommt. Whenever you see something, wenn du etwas siehst, whenever you hear something, wenn du etwas hörst, And the automatic response, und die automatische Reaktion, is wow. Or on the inside, it just makes you kind of jump back. Und innerlich springst du so zurück. That right there shows you what has your faith. Das, genau das zeigt dir, wo dein Glaube ist, was dein Glauben hat. See, there's a lot of Christians trying to play faith. Es gibt viele Christen, die versuchen, Glauben zu spielen. And we're full of fear and full of anxiety. Aber sie sind voller Furcht. But making the right confessions. Aber sie machen die richtigen Bekenntnisse. I'll put it like this. Und ich sag's mal so. Whatever moves your soul, was immer deine Seele bewegt, that's what has your faith. Das hat deinen Glauben. Whatever has your imaginations, was auch immer deine Vorstellungskraft, that's what has your faith. Hat deinen Glauben. And that's what you will produce. Und das wirst du hervorbringen. Because you've got the faith of God. Denn du hast den Glauben Gottes. You are faith children of a faith God. Du bist das Glaubenskind eines Glaubensgottes. We are believers. Wir sind Gläubige. Believing is what believers do best. Und zu glauben ist das, was Gläubige am besten können. The real issue is, what's big to you? Das wirkliche Thema ist, was ist groß für dich? Because the moment I hear that word cancer, der Moment, in dem ich das Wort Krebs höre, on the inside I go, whoa. Und innerlich sage ich, That right there shows me where I'm really at. Das zeigt mir, wo ich wirklich stehe. I don't care what scriptures you're confessing. Egal welche Schriftstellen du bekennst. That shows me where I'm really at. Das zeigt mir, wo ich wirklich bin. And that's what I need to work on. Und da muss ich anfangen zu arbeiten. I need to take what seems big. Ich muss das nehmen, was groß scheint. And I need to make it seem very small. Und ich muss dahin kommen, dass es mir sehr klein vorkommt. So you and I on this side of redemption. Also du und ich auf dieser Seite der Erlösung. We need to view cancer differently than the world does. Wir müssen Krebs anders sehen, als diese Welt es tut. The sinner hears cancer, der Sünder hört Krebs, and they view it as a death sentence. Und er hört es als eine Todesstrafe, ja, wie die Todesstrafe. Todesurteil. But us as Christians, aber wir als Gläubige, we need to view it number one. Wir müssen es sehen als Nummer eins. It can't touch me. Es kann nicht mich berühren. But if for whatever reason it is there, aber wenn es aus irgendeinem Grund doch da ist, we need to view it as very small. Müssen wir es betrachten als sehr klein. Because the one who's in me, denn der in mir ist, is greater than the disease that got in my body. Ist größer als die Krankheit, die in meinen Körper gelangt ist. And then I can kill it. Und ich kann es töten. Amen. Amen. Praise you, Jesus. Who's you? Wer war's? You, both of you? Ihr beide? Okay. Praise you, Jesus. Ehre sei Jesus. All right, I'm not the only one, so let's get some people around. So, also ich bin hier nicht der Einige. Jetzt kommen mal noch ein paar Leute mit her. We're just going to put our hands on her. Wir werden unsere Hände auf diese Person legen. And all we're doing is releasing what's on the inside of us. Und alles, was wir tun, ist das freizusetzen, was in uns ist. The life of God on the inside of us. Das Leben Gottes, das in uns ist. Remember, just like the gentleman said, that light. So wie dieser Mann gesagt hat. Like radiation. Dieses Licht ist wie eine Bestrahlung. Flowing into this body. Die in diesen Körper hineinfließt. And burning out every tumor. Und jeden Tumor rausbrennt. Killing off every cancer cell. Jede Krebszelle tötet. And filling it with life right und now. Sie mit Leben füllt. In Jesus' name. Im Namen Jesu. You see, we need to get past the fear of death. Schau, wir müssen wegkommen von dieser Furcht vor dem Tod. The fear of death. Die Furcht vor dem Tod. It's what's killing most of us. Ist das, was die meisten von uns tötet. But Jesus delivered us from the fear of death. Aber Jesus hat uns freigesetzt von der Furcht des Todes. Thank you for your precious life flowing in here right now. Danke für dein kostbares Leben, das jetzt in dir fließt. We command every cancer cell to die right now in the name of Jesus. Wir befehlen jeder Krebszelle zu sterben jetzt in ihrem Körper. Thank you. You will fulfill all that God has called you to do. Du wirst erfüllen alles, wozu Gott dich berufen hat. And live a long, satisfied life. Und ein langes, sattes Leben führen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Father, we just thank you for your precious life. Vater, wir danken dir für dein kostbares Leben. Flowing in this body right now. Das in diesen Körper jetzt hineinfließt. We command every cancer cell to die. Wir befehlen jeder Krebszelle zu sterben. We release your precious light into this body. Und wir setzen dein kostbares Licht frei. It radiates through this body. Das durch diesen Körper strahlt. And kills every cell filled with cancer. Und jede Zelle tötet die mit Krebs. Let her body radiates with your life. Dass ihr Körper strahlt mit deinem Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. And that both doctors. Dass die Ärzte. Both doctors will be left with doubt. Dass beide Ärzte ins Zweifeln kommen. As to how the cancer disappeared. Wie dieser Krebs verschwinden konnte. And these will be both great testimonies. Das werden beides großartige Zeugnisse sein. Of the goodness of God. Von der Güte Gottes. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Father. Vater, wir preisen dich. Praise you, Father. Wir preisen dich, Vater. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Jesus, wir preisen dich. Praise you, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Father. Well, I'm not sure. Maybe I think there was a baron. Somebody raised. I thought there was something over here. Ja, war jemand? Ah, okay. What's going on? What? Couldn't receive a child. Oh, okay. Praise you, Jesus. Well, he said no one would be barren. Nun, hat gesagt, niemand wird unfruchtbar sein. And think about this. Und jetzt denk mal über Folgendes nach. Genesis chapter 1, verse 28. 1. Mose 1, 28. This was the command of God to mankind. Das war der Befehl Gottes an die Menschheit. He said, be fruitful and multiply. Sagte, seid fruchtbar und mehrt euch. Fill the earth and subdue it. Erfüllt die Erde und macht euch untertan. Well, you need to be able to have babies. Naja, dazu musst du Babys haben. To do what God called us to do. Das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. And I'll just throw this in there too. This is just bonus. Und ich gebe noch einen Bonus dazu. In the very same breath, in dem gleichen Atemzug, that God said, be fruitful and multiply, wo Gott sagte, seid fruchtbar und mehrt euch, he also said, subdue the earth, sagte auch, macht euch die Erde untertan. So in other words, the same grace to have babies, mit anderen Worten, dieselbe Gnade, die wir haben, Babys zu produzieren, is the same grace to subdue the earth, ist die gleiche Gnade, mit der wir die Erde uns untertan machen. So one should be just as easy as the other. Also sollte das eine so leicht sein wie das andere. Amen. But God wants us to have those babies. Denn Gott möchte, dass wir diese Babys haben. Praise you, Jesus. Father, we just thank you for your precious life. Vater, wir danken dir für dein kostbares Leben. That's on the inside of her spirit. Das in ihrem Geist ist. And also on the inside of us. Und auch in uns. We just release all that you are. Und wir setzen jetzt alles frei, was du bist. Into her body. In ihren Körper. And we command these organs. Wir befehlen diesen Organen. All the tissue. All dem Gewebe. To be right. In Ordnung zu kommen. In Jesus' name. In Jesu Namen. That she'll be able to have as many children as she desires. Dass sie in der Lage ist, so viele Babys zu bekommen, wie sie wünscht. Because you give us the desires of our heart. Denn du gibst uns die Wünsche unseres Herzens. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hey, buddy, can I pray for you? Hey, darf ich für dich beten? Ja. Ja. Y'all stretch your hands out to him. Streckt mal eure Hände zu ihm aus, ja. Father, we thank you for your child. Vater, wir danken dir für dein Kind. Thank you for your son. Wir danken dir für deinen Sohn. Father, thank you for the plan that you have for his life. Wir danken dir für den Plan, den du hast für sein Leben. Father, I just ask you right now. Vater, ich bitte dich jetzt. To fill the holes. Dass du die Löcher füllst, die Leere füllst. Things that are missing. Das, was fehlt. Things that have been broken. Das, was zerbrochen ist. Father, you would fill that to the full. Vater, dass du das füllst bis zur Vollkommenheit. Thank you for extra grace upon his life. Danke für besondere Gnade auf seinem Leben. Thank you for abundance of resources flowing into his life. Danke für einen Überfluss an Ressourcen, die in sein Leben hineinfließen. That every day, dass jeden Tag, Satan will regret, Satan bereut, touching him or his family, dass er ihn oder seine Familie angerührt hat. Thank you for the gifts and the graces you have placed upon him. Danke für die Gaben und Gnaden, die du in ihn hineingelegt hast. Father, I just ask you right now, even from a young age. Vater, ich bitte dich jetzt, dass du ihn von jungen Jahren an. That his eyes will be opened. Dass du seine Augen öffnest. He will begin to see in a great and mighty way. Dass er auf eine gewaltige Art und Weise sieht. All that he is in you. Alles, was er ist in dir. All that you have called him to do. Alles, wozu du ihn berufen hast. He would be wise beyond his years. Dass er Weisheit hat über sein Alter hinaus. That great power would flow through these hands. Und eine große Kraft durch seine Hände fließt. And yet humility would remain in his heart. Und trotzdem sein Herz demütig bleibt. And all through his life, und durch sein ganzes Leben hindurch, people would be in awe and in wonder, dass Leute in Erstaunen sind, of your goodness, über deine Güte, that flows in his life, die durch sein Leben fließt. Thank you, Father, for all that you've done for him. Danke, Vater, für alles, was du für ihn tust. All that you're doing in him, in ihm, and all you're doing through him. Alles, was du tust durch ihn. Jesus' mighty name. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you. You're welcome. I'm done. Hallelujah. Hallelujah. Der Herr ist gut, oder? Der Herr ist gut. Hallelujah. Das, was du heute Abend gehört hast, hat es irgendjemandem geholfen? Lass uns nochmal unsere Hände heben und sagen, danke Herr, danke Herr, danke Herr, danke Herr, dass du uns diese Dinge offenbarst. Danke Herr, dass du uns diese Dinge zeigst. In größerer Klarheit, als wir sie jemals gesehen haben. Du bist es, Herr. Nicht Chad. Chad ist nur das Gefäß. Nur Chad ist nur das Werkzeug. Aber du bist es, der hier am Wirken ist. Du bist es, der durch seinen Geist unsere Augen öffnet und sehen lässt. Und du lässt uns sehen. Du lässt uns sehen, Herr. Damit wir in diesen Dingen leben können und damit wir dich dieser Welt demonstrieren können. Halleluja. Halleluja. Darf ich noch eine Sache euch mitteilen, die der Herr mir gesagt hat und gezeigt hat heute Abend, während Chad gepredigt hat? Ist okay? Weißt du, ich meine, wir sollen ja das Evangelium weitergeben. Und wenn das Evangelium ist, vielleicht fragst du dich dann, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu kompliziert für meinen Kollegen, für meinen Nachbarn mit diesen Bündnissen, alter Bund und neuer Bund und Erlösung und Sünde, das versteht der sowieso nicht, der hat noch nicht mal eine Vorstellung, was Sünde ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, hast du dich das vielleicht gefragt? Ich habe mich das gefragt. Während ich hier vorne übersetzt habe, habe ich mich das gefragt. Und weißt du, was der Herr zu mir gesagt hat? Es wird sehr einfach sein, das zu erklären, wenn du das demonstrieren kannst. Wenn das sichtbar ist in deinem Leben, wenn diese Verbindung, wenn dieses Leben, wenn dieses Licht wahrnehmbar ist, wenn Leute das wahrnehmen bis zu dem Maß, wo sie einfach nicht anders können, als dich zu fragen, was mit dir los ist und was so anders ist an dir. Und Gott sei Dank für jedes Mal, wo das schon passiert ist. Aber weißt du was? Das kann noch mehr werden. Das kann noch mehr werden. Das Licht kann noch heller strahlen. Das Leben kann noch freier fließen. Amen? Amen. Halleluja. So mach dir nicht so sehr Gedanken, wie du eine komplexe Theologie erklären kannst. Es wird ganz einfach, wenn du es zeigen kannst. Halleluja. Wenn du zu Gast hier bist, ja, nimm das mit. Wenn du hier zur Gemeinde gehörst, dann sage ich dir, das ist, wo wir hingehen. Das ist, wo wir hinwollen. Amen. Halleluja. Weißt du, Gott bringt Leute wie Chad nicht hierher, damit wir einfach eine schöne Zeit haben, mal zu Ostern. Dass wir Ostern mal was anderes hören. Gott hat einen Grund. Gott hat eine Absicht. Chad könnte überall sein auf dieser Welt an diesem Wochenende. Aber er ist hier in Suhl. Und du bist hier in Suhl. Aus einem Grund. Um das zu hören. Gott schreibt Geschichte. Halleluja.